Ich soll sie für verrückt erklären? Ganz bestimmt nicht. Gerade ich, der ich jeden Tag von Gegnern unseres Glaubens für verrückt erklärt werde, bin mit einem solchen Urteil nicht so schnell bei der Hand. Ich weiß zwar nicht, wie Sie zu Ihrer Einschätzung kommen, aber ich freue mich über das, was Sie sagen. Ich selbst konnte mir Tarabellas Tat nämlich ebenso wenig erklären, und deshalb habe ich eben auch gebetet, der Herr möge Licht auf diesen dunklen Fleck werfen, und schon hat er mir Sie geschickt. Claudia wollte einwenden, dass doch eigentlich er selbst nach ihr geschickt habe, aber dann schluckte sie ihre Spitzfindigkeit herunter und sagte, »Sie sind sicher informiert über das, was vor 5 Tagen im Forum Romanum geschehen ist.« »Ja, eine schreckliche Geschichte. 2 Tage vorher hatte ich noch ein ausführliches Gespräch mit Giuseppe Pignato und dann das. Dabei kam er mir vollkommen normal vor.« »Meiner Ansicht nach war er auch vollkommen normal, und er war ebenso unschuldig, wie Tarabella es ist. Und Sie können mir glauben, heiliger Vater, dass ich das nicht sage, um Tarabella in irgendeiner Form in Schutz zu nehmen. Wir beide sind alles andere als Freunde.« »Ihre Ausführungen werden immer interessanter, Claudia. Bitte fahren Sie fort.« »Ich war im Forum Romanum, als Pignato mit Arietta Calvi in die Tiefe stürzte. Ich habe alles aus nächster Nähe beobachtet. Für mich sah es so aus, als habe Pignato sich von einer Sekunde zur anderen zu seiner Tat entschlossen. Oder vielmehr so, als habe jemand ihn gegen seinen Willen dazu getrieben. Nicht durch eine Erpressung oder Drohung, sondern indem er in seinen Geist eindrang und ihm einen fremden Willen aufzwang. Mir kam es auch so vor, als habe Pignato sich dagegen gewehrt, sei aber zu schwach gewesen. »Weiter«, verlangte der heilige Vater, als Claudia nach einem weiteren Schluck Wasser nicht gleich fortfuhr. Er saß, leicht zu ihr vorgebeugt, in einem Sessel und lauschte gespannt. »Vorhin auf dem Petersplatz hatte ich einen ganz ähnlichen Eindruck. Als Tarabella seine Waffe zog, geschah das sehr plötzlich, und er erstarrte kurz, so als wehre er sich gegen das, was mit ihm geschah. Wäre diese Verzögerung nicht gewesen, hätten meine Schüsse sie wohl schon nicht mehr retten können. In Wahrheit verdanken sie ihr Leben also doch Tarabella, so paradox das klingen mag.« Unerwartet hob der Papst den rechten Arm, ballte die Hand zur Faust und schlug auf die Sessellehne. »Ich habe es geahnt, ich habe es gespürt.« »Was, heiliger Vater?« »Dass da etwas war, etwas Böses, eine Kraft jenseits alles Physischen. Etwas, das seine unheiligen Finger ausstreckte, nach mir, wie ich zunächst dachte. Dabei war gar nicht ich das Ziel, sondern Olindo Tarabella.« Jetzt war er es, der nach seinem Glas griff und es fast bis zur Hälfte leerte. »Was ich sage, mag Ihnen seltsam vorkommen, Claudia, aber ich verfüge über eine gewisse Empfänglichkeit für spirituelle Kräfte. Ich hoffe, Sie erklären mich jetzt nicht für verrückt.« »Aber nein, ich bin froh, dass Sie es auch gespürt haben.« »Was sagen Sie da? Sie haben es ebenfalls gespürt?« »Erst hinterher, da war eine Stimme in meinem Kopf. Eine deutliche Stimme?« »Ich habe jedes Wort verstanden. Und was hat sie gesagt?« »Gut gemacht, Claudia. Diese Runde geht an dich.« Sie schloss die Augen, als sie sich an diesen Moment erinnerte und die Worte wiederholte. »Eine seltsame Botschaft von einer Geisterstimme, nicht wahr?« »Das finde ich gar nicht einmal, aber ich verstehe den Sinn nicht so ganz.« »Ich schon«, sagte Claudia und berichtete dem Papst von den E-Mails und den diversen Begegnungen mit den Trägern des Janusrings. »Ich begreife nur nicht, warum diese Stimme, dieser Unbekannte, sich für sein perfides Spiel ausgerechnet mich ausgesucht hat.« »Dämonen sind nicht immer leicht zu durchschauen.« »Dämonen?« Claudia konnte sich ein kurzes Lachen nicht verkneifen, doch es blieb ihr im Hals stecken. »Dämonen verschicken keine E-Mails.« »Dämonen vielleicht nicht, Menschen dagegen schon. Und Dämonen benutzen gern Menschen für ihre Untaten. Vorhin auf dem Petersplatz haben sie es selbst erlebt.« »Wenn Sie an Dämonen glauben, heiliger Vater, halten Sie Janus auch für einen?« »Früher, bevor unser Herr seinen fleischgewordenen Sohn zu uns sandte und unsere heilige Kirche entstand und auch bevor die Römer sich aus vielen fremden Ländern viele fremde Götter zur Anbetung suchten und sie zu ihren eigenen machten, wurde Janus in dieser Gegend verehrt. Es heißt aber auch, diese Verehrung habe auf großer Furcht basiert, denn Janus sei böse gewesen, ein Dämon, und deshalb seien die Menschen froh gewesen, ihn durch andere Gottheiten ersetzen, seine vielen Tempel schleifen und ihm seine Macht nehmen zu können.« »Ist er in Ihren Augen ein Gott oder ein Dämon?« Der Papst blickte zu dem Kruzifix, vor dem er bei ihrem Eintreten gebetet hatte. Für mich gibt es nur einen Gott, aber es gibt viele mächtige Wesen, die ihn nur zu gern von seinem Himmelsthron stürzen würden. Janus wird einer von ihnen sein, aber ich weiß zu wenig von ihm. Wäre Giuseppe Pignato noch unter uns, er könnte ihnen Genaueres sagen. Aber ich erkenne jetzt, dass seine Sorge berechtigt war. Ich werde mich um Janus kümmern müssen. Von welcher Sorge sprechen Sie, heiliger Vater? Pignato sprach davon, dass es Jünger des Janus geben soll, die danach streben, diesen Dämon zum neuen Gott der Menschheit zu erheben. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich dem nicht sehr viel Bedeutung beigemessen habe. Immer mal wieder gibt es Gruppierungen, die einen Götzen anbeten. Meist handelt es sich um bedauernswerte, schwache, in die Irre geleitete Menschen, die niemandem schaden als sich selbst, ihre eigenen Seele. Aber nach allem, was Sie mir berichtet haben, Claudia, gelange ich zu der Einsicht, dass der arme Pignato etwas Größerem auf der Spur gewesen ist. Und dass er deshalb sterben musste? Ergänzte Claudia. Aber warum sind heute Sie angegriffen worden? Vielleicht sollte ein Zeichen gesetzt werden. Ein Zeichen für die Welt? Vielleicht, vielleicht aber auch für die Anhänger dieses Dämons. Ein Zeichen, das ihnen seine Macht demonstrieren sollte. Wenn Gott es zugelassen hätte, dass Janus den obersten Hirten der Christenheit tötet, hätte sie das in dem Glauben bestärkt, dass Janus den Platz Gottes einnehmen kann. Das klingt plausibel. Trotzdem scheinen Sie mir nicht ganz damit zufrieden zu sein. Für mich ist immer noch die Frage von großer Bedeutung, welche Rolle ich bei all dem spiele. Weshalb versuchen die Anhänger von Janus, mich in die Sache hineinzuziehen? Es könnte mit Ihrer ungewöhnlichen Gabe zusammenhängen. Sie meinen, dass ich diese Stimme gehört habe? Ja. Haben Sie so etwas schon einmal erlebt? Ehrlich gesagt, nein. Oder gab es das in Ihrer Familie? Ich habe keine Familie, antwortete Claudia und erzählte von ihrer Kindheit im Waisenhaus. Was ist mit Ihrem Bruder? Fragte der Papst. Hatte er je so etwas wie ein übersinnliches Erlebnis? Claudia senkte den Blick. Mein Bruder ist spurlos verschwunden, schon seit 16 Jahren. Wie ist es dazu gekommen? Ich glaube nicht, dass Sie das hören möchten, heiliger Vater. Doch, das möchte ich, falls Sie darüber zu sprechen bereit sind. Stockend begann Claudia zu erzählen, wie Dario eines Tages den Vatikan nicht mehr verlassen hatte und seitdem unauffindbar gewesen war. Sie erzählte von ihrer langen, schwierigen, vergeblichen Suche, davon, wie sie mehrmals den Amtsvorgänger des Heiligen Vaters angeschrieben und als einzige Antwort ein Heiligenbild erhalten hatte. »Was haben Sie mit dem Bild gemacht?« Claudia sagte es ihm. »In die Toilette?« Der Heilige Vater stützte das Kinn in die Hand und überlegte. Schließlich sagte er, »Behalten Sie das bitte für sich, aber ich glaube, an Ihrer Stelle hätte ich das Gleiche getan. Die Sache mit Ihrem Bruder tut mir sehr leid. Ich höre zum ersten Mal davon und weiß nicht, wie hier im Vatikan die Aktenlage zu dem Fall ist, aber ich verspreche Ihnen, dass ich mich erkundigen werde. Und so wie ich etwas herausfinde, lasse ich es Sie wissen.« »Ich danke Ihnen. Es ist das Mindeste, was ich für die Frau tun kann, die mir das Leben gerettet hat.« Es klopfte vorsichtig an der Tür, und der Mann, der Claudia hereingeführt hatte, offenkundig ein Sekretär des Papstes, trat ein. »Eure Heiligkeit, entschuldigen Sie die Störung, aber Sie wollten unterrichtet werden, sobald Olindo Tarabella ansprechbar ist. Soeben hat Dottore Gastaldi angerufen. Tarabella ist nicht nur ansprechbar, er hat sogar den Wunsch nach einer Unterredung mit Ihnen geäußert.« »Danke, Domenico. Lass einen Wagen vorfahren.« »Das ist bereits geschehen, heiliger Vater.« Der Papst wandte sich wieder Claudia zu. »Möchten Sie mich begleiten?« »Unbedingt. Ich muss gestehen, dass ich mehr als neugierig bin auf das, was Tarabella zu sagen hat.« Glücklicherweise dauerte es nicht lange, bis der Papst die Tür öffnete und Claudia hereinbat. Olindo Tarabella lag in dem einzigen Bett, den linken Arm und die linke Schulter komplett verbunden und im rechten Unterarm eine Kanüle, den Zugang für den Tropf. Er sah erschöpft aus, war aber bei vollem Bewusstsein und blickte Claudia zerknirscht an. »Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen und gleichzeitig bedanken, Kommissario Bianchi.« »Bedanken? Dafür, dass ich Sie angeschossen habe?« Tarabella nickte schwach. »Dafür, dass Sie mich davon abgehalten haben, etwas Schreckliches zu tun, das ich überhaupt nicht tun wollte. Ich kann mir das Ganze beim besten Willen nicht erklären.« Hilfesuchend blickte er den Heiligen Vater an. »Ich habe dir bereits vergeben, mein Sohn, und mit dir gemeinsam um Gottes Gnade gebetet, wie du es gewünscht hast. obwohl du weißt, dass ich dir nichts vorwerfe. Claudia und ich, wir beide wissen, dass du deine Tat nicht zu verantworten hast.« »Ich bin so froh, dass Sie diese Stimme gehört haben, Kommissario«, sagte Tarabella. »Seine Heiligkeit hat mir davon erzählt. Dann werden Sie mir glauben. Auch ich habe eine Stimme gehört, direkt in meinem Kopf, und sie befahl mir, auf den Heiligen Vater zu schießen. Dieser Befehl war so übermächtig, dass ich mich ihm nicht entziehen konnte. Jeder Versuch, mich zu sträuben, hat mir Schmerzen verursacht, wie ich sie zuvor nie verspürt habe. Es war, als würde mein Kopf von innen verbrennen.« »Dann erinnern Sie sich an alles?« fragte Claudia. »Ja, mir ist, als hätte ich neben mir gestanden und mir dabei zugesehen, wie ich versuchte, seine Heiligkeit zu erschießen.« »Hat die Stimme sonst noch etwas gesagt?« »Nein, da war nur dieser lautlose Befehl, der Zwang, die Waffe zu ziehen, und...« Er sprach nicht weiter, was auch nicht nötig war. Sowohl Claudia als auch der Papst wussten, was er sagen wollte. »Haben Sie seine Stimme erkannt?« fragte Claudia weiter. »Oder wissen Sie, woher sie kam?« »Leider kann ich Ihnen da nicht weiterhelfen. Die Stimme hatte keinen bestimmten Klang, und ich könnte nicht einmal beschwören, dass es die eines Menschen war.« Tarabella atmete schwer, und Schweißperlen traten auf seine Stirn. »Vielleicht bin ich auch einfach nur... verrückt.« »Das sind Sie ganz sicher nicht«, erwiderte Claudia, und der Heilige Vater nickte. Der Papst fragte Claudia, ob sie noch etwas Zeit für ihn erübrigen könne, und sie kehrte mit ihm in den apostolischen Palast zurück. Noch immer lag der Schleier dunkler Geheimnisse über den Ereignissen der vergangenen Tage, aber Claudia hatte das unbestimmte Gefühl, ihn mit Hilfe des Heiligen Vaters wenigstens ansatzweise lüften zu können. Sie begaben sich wieder in das Zimmer, das sie bereits kannte. Kaum hatten sie Platz genommen, schob eine Nonne einen Servierwagen. Noch immer lag der Schleier dunkler Geheimnisse über den Ereignissen der vergangenen Tage, aber Claudia hatte das unbestimmte Gefühl, ihn mit Hilfe des Heiligen Vaters wenigstens ansatzweise lüften zu können. Sie begaben sich wieder in das Zimmer, das sie bereits kannte. Kaum hatten sie Platz genommen, schob eine Nonne einen Servierwagen herein, auf dem Warmhaltekannen mit Tee und Kaffee und ein Teller mit belegten Broten standen. Ihr Gastgeber verlangte nach Tee, und Claudia ließ sich Kaffee einschenken. Als sie wieder allein waren, fragte der Heilige Vater: »Welchen Eindruck haben Sie von Tarabella?« »Er scheint ein aufrichtiger Mann zu sein, um ehrlich zu sein. So aufrichtig wie heute ist er mir noch nie vorgekommen.« »Er hat das wahrhaft Böse auch noch nie so unmittelbar gespürt. Das geht an niemandem spurlos vorüber.« Daraus hätte man schließen können, dass der Heilige Vater eine ähnliche Erfahrung gemacht hatte, aber da er das Thema nicht vertiefte, wagte Claudia nicht, sich danach zu erkundigen. Stattdessen fragte sie: »Können Sie sich erklären, wo diese Stimme herkam? Von einem Menschen? Ich kenne mich in diesem Ding nicht aus, aber ich stelle es mir so ähnlich wie einen Funkspruch vor, und dazu braucht es nicht nur einen Empfänger, sondern auch einen Sender.« »Das ist kein schlechter Vergleich. Um Ihre Frage zu beantworten, ja, ich denke, dass unter den vielen Menschen auf dem Petersplatz auch derjenige war, der Tarabella den Befehl gegeben hat, mich zu töten. Ein Mensch, der dem Bösen als Sender dient, wie Sie es so treffend ausgedrückt haben.« »Das Böse. Janus«, seufzte Claudia. »Ich habe eine Frage, Heiliger Vater«, er lächelte. »Wir beide haben lauter Fragen. Meine betrifft eines Ihrer Geheimnisse, das wahre Grab Petri.« Schlagartig wurde der Papst wieder ernst. »Was wissen Sie davon?« »Ich war beteiligt, als es gegen die Söhne des Alten verteidigt wurde.« »Ah, Sie waren die Polizistin, die in die Angelegenheit verwickelt war. Jetzt wird mir einiges klar, und ich ahne Ihre Frage. Sie wollen wissen, ob der alte Dämon, einen Gott möchte ich ihn nicht nennen, der dort gefangen ist, für dies alles verantwortlich sein kann.« »Ja. Ist dieser Dämon Janus?« »Auf diese Frage kann ich Ihnen leider keine absolut gültige Antwort geben. Die alten Berichte, die mit dem wahren Grab Petri in Zusammenhang stehen, sind nur sehr bruchstückhaft erhalten. Das, was wir davon noch lesen können, weist innere Widersprüche auf. Der Dämon wird mit mehreren Namen bezeichnet. Janus ist meines Wissens nicht darunter, aber er könnte es trotzdem sein.« Der Papst nahm einen Schluck von seinem Tee und starrte dann, die Tasse mit beiden Händen umklammernd, an Claudia vorbei ins Leere. Ich hätte mich ausgiebiger mit Giuseppe Pignato unterhalten sollen. Er hat so vieles gewusst, Dinge, die jetzt sehr wichtig zu sein scheinen. Woher hatte er sein Wissen? Kaum einer hat sich so intensiv mit dieser heidnischen Gottheit beschäftigt wie er. Pignato ist im ganzen Land herumgereist, um in den entlegensten Archiven nach vergessenen Dokumenten zu suchen. Fast kann man sagen, er war von dem Thema besessen. Und seit er mit diesem alten Mann gesprochen hatte, schien er eine gewisse Furcht vor Janus zu hegen. Mit welchem alten Mann? Claudia war alarmiert. Sie spürte, dass sie endlich etwas Greifbares gefunden hatte, einen Hinweis, dem sie folgen konnte. Einem Einsiedler, der in den Bergen lebt, in einer Art Höhle, wenn ich mich recht erinnere. Leider weiß ich seinen Namen nicht, aber das Gespräch mit ihm scheint Pignato nachhaltig verstört zu haben. Hat er Ihnen gesagt, wo in den Bergen dieser Einsiedler zu finden ist? In den Apenninen, irgendwo am Monte Cimone. Der nächste Ort, ein kleines Bergdorf, heißt Pelicano, das weiß ich genau. Pignato hat noch darüber gescherzt, dass ein Dorf mitten in den Bergen nach einem Wasservogel benannt ist. Der Papst stutzte. Was haben Sie, Claudia? Sie wirken plötzlich so verändert. Die Polizistin in mir ist erwacht. Wären Sie ein normaler Zeuge in einer Vernehmung, würde ich jetzt sagen, Sie haben mich vielleicht auf eine heiße Spur gebracht, heiliger Vater. Claudia begann sich zu fragen, ob es wirklich eine gute Idee gewesen war, am Abend dieses ereignisreichen Tages noch in die Apenninen zu fahren. Draußen war es seit langem dunkel, sie kannte die Gegend nicht und sie war hundemüde. Aber ihr drängender Wunsch, endlich mehr über den alten Gott Janus und das, was Giuseppe Pignato mit ihm verbunden hatte, zu erfahren, hätte es ihr wohl schwer gemacht, den Abend in Rom zu verbringen und Däumchen zu drehen. Außerdem fürchtete sie, die Männer mit den Janusringen könnten ihr zuvorkommen. Eigentlich war das Unsinn, denn niemand war Zeuge ihres Gespräches mit dem Papst gewesen. Auf der anderen Seite hatten die Janusverschwörer mehr als einmal gezeigt, dass sie von der schnellen Truppe waren. Vielleicht entwickelte sie allmählich eine Paranoia, aber das genaue Ziel ihrer Fahrt hatte sie nicht einmal Cesare Compagni und Aldo Rossi verraten. Immerhin hatte sie die beiden darüber informiert, dass sie in die Berge fahren wollte, und diesmal hatte sie auch ihr Handy dabei. Je höher sie kam und je schmaler und schlechter die Straßen wurden, desto mehr gratulierte sie sich zu der Wahl ihres Mietwagens. In ihrem Fiat Uno, der noch immer zur Reparatur in San Vito stand, wäre ihr jetzt bei der Unzahl großer Schlaglöcher Angst und Bange geworden, aber in dem Geländewagen, für den sie sich entschieden hatte, einem Toyota Land Cruiser, fühlte sie sich sicher. Schon seit einer Stunde ließ sie das Radio dudeln und sang, um munter zu bleiben, jedes Lied, das sie halbwegs kannte, mit. Aber je höher sie kam, desto schlechter wurde der Empfang. Sie hatte schon zweimal einen neuen Sender suchen müssen. Derzeit wurde sie von einem ihr unbekannten Sender mit seichten Country-Songs beschallt. Mitten in John Denvers »Take Me Home, Country Roads« stockte sie, als sie im Rückspiegel etwas aufblitzen sah. Wahrscheinlich eine Sinnestäuschung, versuchte sie sich einzureden, aber dann war es wiederzusehen. Zwei Lichter konstant hinter ihr. »Nicht schon wieder«, stöhnte sie, eher genervt als erschrocken. Sie hatte nicht geglaubt, dass die Janus-Brüder sie auch auf dieser Fahrt verfolgen würden. Außerdem hatte sie sich immer wieder vergewissert, dass kein anderes Fahrzeug an ihrem Land Cruiser klebte. Und jetzt das. Ihr war unbegreiflich, wo der Wagen in dieser Einöde plötzlich herkam. Aber er war unbestreitbar da, und an einen Zufall mochte sie nicht glauben. Wer war um diese Uhrzeit auf diesen schlechten Straßen schon unterwegs, wenn er nicht etwas ungewöhnlich Dringendes zu erledigen hatte? Noch mehr als 20 Minuten bis Pelicano, und der nächste größere Ort war noch weiter entfernt. Nein, das war ganz sicher kein Zufall. Diesmal würde sie sich nicht von der Straße drängen lassen. Im Gegenteil, sie nahm sich vor, die Initiative zu ergreifen. Sie konzentrierte sich auf den Straßenverlauf und zugleich begann sie fieberhaft an einem Schlachtplan zu arbeiten. Eine vor ihr liegende enge Linkskurve brachte sie auf eine Idee. Links der Fahrbahn erhob sich ein buschbestandener Hügel, rechts gähnte ein tiefer Abgrund. Von Leitplanken schien sie hier oben noch nie was gehört zu haben. Auf der unasphaltierten Straße konnten zwei Pkw gerade so aneinander vorbeikommen, wenn beide Fahrer gut aufpassten. Eine bessere Gelegenheit würde sich ihr nicht so leicht bieten. Sie stellte das Radio aus, löste den Sicherheitsgurt und konzentrierte sich. Hinter der Kurve trat sie auf die Bremse und brachte den Geländewagen mitten auf der Fahrbahn zum Stehen, sodass kein Auto an ihm vorbeikonnte. Dann stieß sie die Fahrertür auf, griff nach der Stabtaschenlampe, die sie schon bei Antritt der Fahrt auf den Beifahrersitz gelegt hatte, sprang nach draußen und hastete ein paar Meter den Hügel hinauf, wo sie hinter einem Kapernstrauch Deckung fand. In der Dunkelheit würde keiner sie hier bemerken. Außerdem brauchte sie die Deckung nur für kurze Zeit. Sie sah den anderen Wagen kommen und um die Kurve biegen. Der Fahrer musste beim Anblick des Toyotas mitten auf der Straße einen halben Schreck kriegen. Er trat das Bremspedal durch, der Wagen quietschte erschrocken und kam schlingernd zum Stehen, wobei sich das rechte Vorderrad gefährlich nahe am Abgrund befand. Claudia sprang auf und lief zur Straße, in einer Hand ihre Beretta, in der anderen die Taschenlampe, deren Strahl sie auf den Fahrer des Verfolgerfahrzeugs richtete. »Polizei! Aussteigen und die Hände über den Kopf, oder ich schieße!« Die Fahrertür wurde geöffnet. Ein Mann stieg langsam aus und streckte beide Hände in die Höhe. »Der andere auch, sofort!« Sie konnte nicht erkennen, ob da jemand auf dem Beifahrersitz saß, aber bislang waren die Janus-Brüder immer zu zweit aufgetreten. »Es gibt keinen anderen, Claudia«, sagte eine vertraute Stimme. »Ich bin allein.« »Du?« Sie stand nur noch wenige Schritte von dem Mann entfernt und der Strahl der Taschenlampe fiel grell auf sein schmales Gesicht. Pauls Gesicht. Er hatte die Augen zu Schlitzen zusammengezogen. »Könntest du bitte woanders hin leuchten? Und wenn du aufhören würdest, auf mich zu zielen, wäre ich dir sehr dankbar.« Sie schaltete die Taschenlampe aus. Die Scheinwerfer von Pauls Wagen waren hell genug, um den Ort zu beleuchten. Dann senkte sie den Lauf der Beretta, behielt die Waffe aber in der Hand. Sie spähte ins Innere seines Opel Zafira. Er war wirklich allein. »Was tust du hier, Paul?« »Ich vermute mal, ich habe dasselbe Ziel wie du, ein kleines Bergdorf mit dem seltsamen Namen Pelicano.« »Woher wusstest du, wo ich hin will?« »Bis eben habe ich es nicht gewusst.« »Aber du hast mich verfolgt.« »Keineswegs. Ich wusste nicht, wer da vor mir fährt. Bis ich deinetwegen fast abgestürzt wäre.« »Erzähl mir nichts, Paul. Mitten in der Nacht tauchst du in dieser Ödnis hinter mir auf, so ganz zufällig?« »Ich bin froh, dass ich überhaupt hinter jemandem aufgetaucht bin. Den halben Tag bin ich schon unterwegs und habe 100-mal die Tatsache verflucht, dass ich kein Navigationsgerät im Wagen habe. Wenn ich mich in diesen dunklen Bergen nicht dauernd verfahren hätte, wäre ich schon seit Stunden am Ziel. Als ich dann deine Rücklichter sah, habe ich ein Dankgebet gen Himmel gesandt. Ich dachte, wer auch immer da vor dir ist, er wird irgendein Ziel haben und dich aus den Bergen herausbringen.« »Wann bist du denn aus Rom weg?« »Schon am frühen Nachmittag. Nach der Sache auf dem Petersplatz hatte ich daran gedacht, dich anzurufen, aber dann habe ich mir gesagt, dass du wohl genug um die Ohren hast. Wie geht es Tarabella?« »Er ist nur leicht verletzt, aber sehr bestürzt. Lass uns später darüber sprechen. Jetzt sag mir lieber, woher du von Pelicano weißt.« »Von Pater Ackermann. Ich habe ihn gestern Abend zufällig auf dem Petersplatz getroffen und er hat mir von dem Einsiedler in der Gegend von Pelicano erzählt, der sich wie keiner sonst mit den alten Janus-Legenden auskennen soll. Ackermann hatte sich diesbezüglich ein wenig umgehört. Hast du die Information auch von ihm?« »Nein«, sagte Claudia. »Ich schlage vor, wir setzen die Fahrt fort und unterhalten uns dann in Pelicano, sonst wird es zu spät, um ein Hotel zu finden.« »Hotel? Du glaubst doch nicht wirklich, dass es in einem Nest, das für die meisten Landkarten zu winzig ist, ein Hotel gibt.« Als ihr kleiner Konvoi, Claudia mit ihrem Navigationsgerät fuhr voraus, 20 Minuten später Pelicano erreichte, schien es ganz so, als sollte Paul mit seiner Unkerei Recht behalten. Schon die Bezeichnung »Dorf« war wahrscheinlich zu wohlwollend für die paar versprengten Häuser, die sich mehr oder weniger dicht an einen Berghang drückten. Es gab kein Ortsschild, aber die gleichbleibend freundliche Stimme aus dem Gerät teilte Claudia mit, sie haben ihr Ziel erreicht. Claudia hielt an und stieg aus, Paul tat es ihr gleich. Verwundert blickten sie in alle Richtungen und dann sprach Paul das aus, was auch Claudia durch den Kopf ging. »Ich glaube, der Flecken ist schon lange ausgestorben.« Nirgends brannte ein Licht, hinter keinem einzigen Fenster. Nicht einmal das matte Flimmern eines Fernsehers war zu erkennen. Kein Mensch war auf der Straße. Sie sahen noch nicht einmal ein Auto am Straßenrand oder bei einem der Häuser stehen. Wären die Häuser selbst nicht gewesen, hätte man meinen können, es habe noch nie ein Mensch einen Fuß auf dieses Stückchen Erde gesetzt. »Tja, dumm gelaufen«, meinte Paul. »Ich kann keinen Menschen entdecken, noch nicht einmal einen Pelikan. Haha, sehr lustig.« Claudia marschierte auf das nächste Haus los und Paul rief ihr nach, »Ich wette um einen Polizisten Monatsgehalt, dass da keiner ist.« Hätte sie die Wette angenommen, Paul hätte sie gewonnen. Das Haus stand leer und das nicht erst seit kurzem, wie die zahlreichen Spinnweben vor dem Hauseingang und den Fenstern bewiesen. Die meisten der hölzernen Fensterläden waren inzwischen morsch und hingen wackelig in ihren maroden Verankerungen. Einige Scheiben waren kaputt. Claudia leuchtete ins Innere und stellte fest, dass es drinnen ebenso trostlos aussah. Als sie zu Paul zurückkehrte, sagte sie, Nun ja, zumindest werden wir ein Dach über dem Kopf haben, sogar so viele, wie wir wollen. Paul lachte laut auf. Wenn wir wieder in Rom sind, werde ich Pater Ackermann einen Vers erzählen. Und wem hast du diesen Trip zu verdanken? Dem Papst. Dem Papst? Ungläubig starrte er sie an. Du meinst den Papst im Vatikan, ja? Gibt es noch einen? Paul stieß einen schrillen Pfiff aus. Sieh an, deine Kontakte sind auch nicht zu verachten. Hat seine Heiligkeit dir auch einen Übernachtungstipp mit auf den Weg gegeben? Auch Claudia musste lachen. Leider nein. Tja, dann schlage ich vor, wir versuchen es zuerst im Grand Hotel Plaza. Das soll das erste Haus am Platz sein. Wenn das ausgebucht ist, nehmen wir entweder das Comfort Hotel Deluxe oder das Excelsior. Was sagen Gnädigste dazu? Einverstanden, mein Herr, aber nur, wenn entweder die Präsidentensuite oder das Apartment Royal zur Verfügung steht. Aber Gnädigste, das versteht sich doch von selbst. Jetzt brachen beide in schallendes Gelächter aus, das so lange durch die Nacht hallte, bis eine tiefe Stimme hinter ihnen sagte, »Ihr weckt ja Tote auf. Was immer ihr für Komiker seid, ihr dreht euch jetzt langsam um, sonst puste ich euch mit einer Ladung Schrot die Rübe von den Schultern.« Ihr Gelächter brach schlagartig ab, und sie drehten sich synchron im Zeitlupentempo um 180 Grad. Mond und Sterne warfen ihr Licht auf einen großen, hageren Mann mit langem Haar und einem wild wuchernden Bart. In den Händen hielt er eine doppelläufige Jagdflinte, die die Ernsthaftigkeit seiner Drohung eindrucksvoll untermauerte. Er stand keine 10 Meter von ihnen entfernt. Auf diese kurze Distanz würde eine Ladung Schrot verheerende Folgen haben. »Guten Abend«, sagte Paul. »Wir wollen Ihnen nichts Böses und würden es begrüßen, wenn Sie Ihre Waffe nicht länger auf uns richteten.« »Begrüß meinetwegen wen oder was du willst, aber ich ziele auf euch, solange es mir Spaß macht. Wer seid ihr? Was wollt ihr hier?« »Wir kommen aus Rom«, sagte Claudia. »Wir suchen...« Ihr fiel ein, dass sie nicht einmal wusste, wie der Einsiedler, von dem der Papst gesprochen hatte, hieß. »Wir suchen Lorenzo«, sagte Paul zu ihrer Überraschung. »Lorenzo? Was für ein Lorenzo?« »Den Lorenzo, der bei den alten Höhlen lebt, den Götterhöhlen.« »So, den sucht ihr also. Und was macht ihr dann hier im Ort? Warum seid ihr nicht oben bei den Höhlen, wenn ihr den sucht?« »Wir sind gerade erst angekommen, Signor...« Paul räusperte sich. »Wie dürfen wir Sie ansprechen?« »Mattia. Nennt mich einfach Mattia, das reicht.« »Können Sie uns vielleicht eine Unterkunft empfehlen, Mattia?« Der Bärtige senkte den Doppellauf seiner Flinte und begann herzhaft zu lachen. »Ihr seid wirklich Komiker. Meint ihr etwa, hier gibt es ein Hotel oder eine Pension oder sowas?« Paul seufzte schwer. »Wir hatten es zumindest gehofft. Bis zu unserer Ankunft hatten wir keine Ahnung, wie tot Pelicano ist?« »Sie nehmen mir das Wort aus dem Mund, Mattia. Wie viele Menschen leben hier noch außer Ihnen?« »Außer mir? Niemand. Das heißt, der alte Lorenzo ist noch da, aber der hockt fast die ganze Zeit in seiner windschiefen Hütte, die er sich da oben bei seinen Höhlen gebaut hat. Sie sprechen hier also mit dem Bürgermeister, dem Polizeichef, dem Feuerwehrhauptmann und dem Vorsitzenden der Vereinigung Handelstreibender Bürger von Pelicano in einer Person.« Paul verneigte sich in altertümlicher Art. »Es würde uns sehr helfen, wenn wir auch mit dem Vorstand des Hotel- und Gaststättenverbands von Pelicano sprechen könnten.« »Das tut ihr. Außerdem betreibe ich die örtliche Zimmervermittlung.« »Wie praktisch. Dann hätten wir gern die beste Unterkunft, die Sie zu vergeben haben.« Mattia zeigte mit dem Daumen hinter sich. 20 Meter in die Richtung und dann den kleinen Weg links rein. Ich wohne ein wenig abseits, damit der Durchgangsverkehr mich nicht so stört.« Damit machte er kehrt und schlenderte, die Jagdflinte lässig über die Schulter gelegt, in die Dunkelheit hinein. Paul grinste breit, als er sich Claudia zuwandte. »Also auf, Gnädigste, zum besten Haus am Platz.« Es war ein großes Haus und drinnen brannte sogar Licht. Sie stellten ihre Wagen ab und gingen mitsamt ihrem Gepäck, das jeweils nur aus einer kleinen Reisetasche bestand, hinein. Mattia hatte sich eine flickige Schürze umgebunden und war dabei, den Tisch zu decken. »Ihr habt nach der langen Anfahrt von Rom her sicher Hunger. Leider haben wir um diese Uhrzeit keine warme Küche mehr, aber etwas Brot und Ziegenkäse und ein guter Rotwein tun es hoffentlich auch.« »Und wovon leben Sie, Mattia?« »Ich habe ein paar Ziegen, die mir Milch und Käse liefern, Hühner, die fast jeden Morgen Eier legen, und eine Jagdflinte, mit der ich mir frisches Fleisch beschaffe. Und wenn ich Lust auf Brot habe, backe ich welches.« »Also gehen Sie keiner Arbeit nach?« »Ich bewache das Dorf.« »Zu welchem Zweck?« »Zweck? Ich lebe hier.« Claudia gab es auf. Entweder war er wirklich so naiv oder er wollte nicht darüber sprechen. Also erkundigte sie sich nach Lorenzo. »Der lebt auch hier, aber oben bei den Höhlen.« Paul ergriff das Wort. »Er kennt sich da oben gut aus, oder?« »Sehr gut. Schon seit vielen Jahren durchstreift er die Höhlen. Niemand kennt sie so gut wie er. Und das ist vielleicht auch besser so.« Bei diesen letzten Worten verdüsterte sich seine Miene. »Wie meinen Sie das?« fragte Claudia. »Die alten Götter haben sich, als die Menschen nichts mehr von ihnen wissen wollten, in die Höhlen dort oben zurückgezogen. Aber sie sind nicht tot. In den Höhlen da gehen sie um. Man sollte ihnen nicht zu nahe kommen, sonst rächen sie sich für die Missachtung, die ihnen schon seit Jahrtausenden entgegengebracht wird. Die Menschen, die sich einst in Pelicano niederließen, haben das nicht bedacht. Der Fluch der Götter hat sie mit voller Wucht getroffen. Kaum eine Familie wurde von Krankheit und Unglück verschont, bis auch die Letzten das Dorf verlassen hatten.« »Und warum sind Sie geblieben?« Er zuckte mit den Schultern. »Wo soll ich denn hin? Nach Bologna oder Florenz? Nach Rimini oder nach Rom? Da gibt es schon genug Menschen, die anderen unnütze Dinge verkaufen oder sich als Touristenführer verdingen. Können Sie uns morgen zu Lorenzo bringen?« fragte Paul. »Natürlich bezahlen wir Sie für alles.« »Selbstverständlich bringe ich euch zu Lorenzo. Geld müsst ihr mir nicht geben.« Er grinste plötzlich. »Aber ich nehme es gern an.« »Dann brauchen wir noch ein Lager für die Nacht.« Mattia streckte den Zeigefinger aus und deutete nach oben. »Ein Zimmer oder zwei?« Nach einem zweifelnden Blick auf Claudia meinte Paul, »Zwei sind besser, denke ich.« »Aber eins ist noch besser«, sagte Claudia. Mattia lachte. »Ihr seid echt lustig.« Siebenter Tag. Zwischen Claudia und Paul war es, als hätte er sie nie verlassen. Hier oben, in diesem seltsamen Dorf in den Bergen, war alles, was zwischen ihnen gestanden hatte, wie ausgelöscht. Sie liebten sich in dem großen Bett mit der alten durchgelegenen Matratze bis zur Erschöpfung, und der Rest der Nacht war kurz. Am Morgen wurde sie mit zärtlichen Küssen geweckt und mit der Bemerkung, »Ich habe dich heute Nacht hoffentlich nicht zu sehr beansprucht.« »Beansprucht? Hör mal, ich bin doch kein Gebrauchtwagen. Ich meine nur wegen deines Zustands.« »Tut mir leid, das klingt immer noch nach Gebrauchtwagen.« Er legte sanft eine Hand auf ihren Bauch. »Du weißt genau, wovon ich spreche. Bin ich der Vater?« »Der Vater von was?« »Von dem, was hier drin heranwächst.« »So, du glaubst also, ich sei schwanger. Wieso?« Er grinste. »Dass du selbst den kleinsten Tropfen Wein ablehnst, hat dich verraten. Das tut eine Römerin nicht, es sei denn...« »Das kam mir schon im Restaurant neulich seltsam vor, aber jetzt bin ich mir sicher, dass nicht eine plötzliche Veränderung deiner Geschmacksnerven daran schuld ist.« »Was macht dich da so sicher?« »Mein Gefühl.« »Aber ob du der Vater bist, sagt dir dein Gefühl nicht.« »Mein Gefühl sagt ja. Und was sagst du?« »Ich sage, ein Vater sollte für sein Kind da sein und nicht für einen Orden, so ehrenhaft das auch erscheinen mag.« »Das sage ich auch.« Er schloss sie in die Arme und küsste sie erneut. So glücklich und unbeschwert wie in diesem Augenblick hatte sie sich ewig nicht gefühlt. Seit 2 Monaten nicht. Das Frühstück, das Mattia ihnen servierte, war reichlich, aber nicht besonders vielfältig. Es bestand aus Ziegenmilch, Ziegenkäse und Weißbrot. Anschließend brachen sie in die Berge auf, zu Lorenzos Hütte, und Mattia nahm seine Flinte mit. »Nein, für Lorenzo brauche ich sie nicht«, beantwortete er Claudias Frage. »Der mag ziemlich durchgeknallt sein, aber er ist harmlos, meistens jedenfalls. Aber vielleicht finde ich auf dem Rückweg ein Wildschwein. Dann gibt es heute lecker Braten.« »Hier oben gibt es Wildschweine?« »Warum nicht? Vielleicht auch was anderes. Irgendwas kommt mir bestimmt vor die Flinte.« Der Weg führte steil bergauf, was Mattia nichts auszumachen schien, während Claudia und Paul gehörig ins Schwitzen gerieten. »Schon aus der Puste?« fragte ihr Führer grinend. »Heute Nacht wohl schlecht geschlafen, was?« Er blieb stehen und zeigte mit dem Lauf seiner Waffe den Berg hinauf. »Ab hier findet ihr allein weiter. Ihr müsst immer dem Pfad folgen, einen anderen gibt es nicht. Wenn ihr von dem abkommt, könnt ihr nur in die Tiefe stürzen. Ich werde uns derweil was schießen. Grüßt Lorenzo von mir.« Damit ging er ein Stück des Weges zurück und verschwand hinter der nächsten Biegung. »Ein komischer Kauz«, sagte Claudia. Paul grinste. »Was erwartest du in einem Bergdorf, das Pelicano heißt?« »Da hast du auch wieder recht. Wir können froh sein, dass wir ihn getroffen haben. sonst wäre die Nacht weniger angenehm verlaufen.« Pauls Grinsen wurde breiter. »Das würde ich wahrlich bedauern.« Claudia deutete eine Ohrfeige an und küsste ihn dann zärtlich. Sie fühlte sich frei und glücklich, allein mit Paul, weit weg von Rom und ihrer Arbeit bei der Polizei. Und während sie ihren Weg fortsetzten, versuchte sie sich vorzustellen, wie ein Leben an seiner Seite wäre. »Das muss Lorenzos Hütte sein«, holte Pauls Stimme sie ins Hier und Jetzt zurück. Sie standen am Rande eines kleinen Plateaus, auf dem ein kleines Blockhaus stand. Man hätte es für unbewohnt halten können, wären da nicht die Kleidungsstücke gewesen, die an einer Wäscheleine lustig im Höhenwind flatterten. Paul rief Lorenzos Namen und fragte, »Ist jemand zu Hause?« »Offenbar nicht«, sagte Claudia, als niemand antwortete. Sie gingen zu der Hütte und stellten fest, dass die Tür nicht verschlossen war. Es war nur ein Raum mit einem kleinen Tisch, einem Stuhl, einer großen Holztruhe, einer schmalen Schlafstatt und einem primitiven, gemauerten Herd. Von Lorenzo aber war nichts zu sehen. »Sieht ganz so aus, als wäre er mal kurz weggegangen, Zigaretten holen«, scherzte Paul. »Hier müssen irgendwo die Höhlen sein. Lass es uns dort versuchen.« Sie gingen auf die zerklüftete Felswand zu, die das Plateau nach einer Seite hin begrenzte. Nach weniger als 5 Minuten fanden sie einen schmalen Spalt, der in den Berg hineinführte. »Ob es hier ist?«, fragte Claudia zweifelnd. »Wie hast du es genannt, Paul, die Götterhöhlen?« »Pater Ackermann hat diesen Ausdruck benutzt. Versuchen wir unser Glück.« Er schaltete die Kurbellampe ein, die er wohlweislich mitgebracht hatte, und sie zwängten sich in den Spalt, der sich bald erweiterte und, wie es aussah, tatsächlich der Eingang zu einer größeren Höhle war. »Das scheint sich da hinten noch zu verzweigen«, stellte Paul staunend fest. »Zu einem richtigen Höhlensystem. Fantastisch!« »Dann laufen wir, wenn wir Pech haben, an Lorenzo vorbei. Wir sollten ihn noch einmal rufen.« Abwechselnd riefen sie Lorenzos Namen, doch sie erhielten wieder keine Antwort. »Dann einfach hinein ins Vergnügen«, seufzte Paul und ging voran. Sie waren noch nicht weit gekommen, als irgendwo aus der Finsternis eine dumpfe Stimme erscholl. Und diese Stimme rief ihre Namen. »Paul, Claudia, kommt zu mir, kommt, ich erwarte euch!« Claudia zog die Automatik. »Jetzt wird mir richtig gruselig.« »Blaue Bohnen gegen Dämonen?«, zweifelte Paul. »Wenn ich dem Heiligen Vater glauben darf, treten Dämonen durchaus in Menschengestalt auf. Und gegen alles, was aus Fleisch und Blut ist, hilft meine Beretta.« Die seltsam unwirklich hallende Stimme rief, »Paul, Claudia, wo bleibt ihr? Ich warte!« Paul steckte die Lampe für einen Augenblick zwischen die Beine, formte mit den Händen einen Trichter vor seinem Mund und rief, »Wir sollen kommen? Wo bist du, Geist der Höhle? Gib uns ein Zeichen!« Claudia tippte sich mit dem Zeigefinger gegen die Stirn. »Geist der Höhle, was soll das denn?« »So etwas habe ich mal gelesen, ich glaube bei Karl May.« Die dumpfe Stimme rief, »Hier ist das Zeichen, folgt dem Licht!« Tatsächlich blitzte im hinteren Teil der Höhle ein Licht mehrmals auf, und sie ging langsam darauf zu. Bald fiel das LED-Licht der Kurbellampe auf eine Gestalt mit menschlichen Umrissen. Ein Mann, groß und hager, mit einem eindrucksvollen Bart. Er hatte eine Jagdflinte umgehängt und hielt eine Stablampe in der Hand, die er jetzt einschaltete. Der Strahl glitt zwischen Claudia und Paul hin und her. In dem Bart zeichnete sich ein breites Grinsen ab. »Da habe ich euch ganz schön reingelegt, was? Ihr habt richtig Schiss gehabt. Sogar eine Waffe habt ihr, ui!« Er freute sich wie ein Schneekönig. »Mattia«, entfuhr es Claudia und Paul fast gleichzeitig. »Ich heiße Lorenzo«, behauptete der Mann. »Seltsam, vor ein paar Minuten hast du noch Mattia geheißen.« Claudia hatte beschlossen, ihn ab sofort zu duzen, wie er es umgekehrt schon die ganze Zeit tat. »Und du hast behauptet, es führe kein anderer Weg hierher.« Der Bärtige zwinkerte ihr zu. »Da habe ich wohl ein wenig geflunkert, sonst hätte ich euch die Überraschung verdorben.« »Womit du zugegeben hast, dass du Mattia bist?« »Hier oben heiße ich Lorenzo.« »Und unten im Dorf heißt du Mattia?«, fragte Paul. »Genau.« »Warum?« »Weil ich da nicht so einsam bin hier in den Bergen.« Claudia schob ihre Beretta zurück ins Holster. »Darf man auch erfahren, wie dein richtiger Name lautet?« »Ich heiße Lorenzo. Derzeit jedenfalls.« »Okay, Lorenzo, die Überraschung ist dir geglückt. Gibt es denn hier oben noch etwas anderes zu bewundern als deinen Sinn für Humor?« »Aber ja, die Zeichen der alten Götter. Deshalb seid ihr doch hier, oder?« »Ja«, sagte Claudia, »deshalb sind wir hier. So wie Giuseppe Pignato. Ihm hast du die Zeichen der alten Götter doch auch gezeigt. Erinnerst du dich an ihn?« »Giuseppe? Der dicke Mann, der kaum durch den Felsspalt gekommen ist?« Die Beschreibung passt. Lorenzo nickte kräftig. »Der war hier, ja. Er hat sich sehr genau umgesehen und er hat mich für die Führung durch die Höhlen sehr gut bezahlt.« »Wir werden dich auch gut bezahlen. Versprochen.« »Fein, dann kommt mit.« Lorenzo wandte sich um und ging einfach los, so dass Claudia und Paul gar nichts anderes übrig blieb, als ihm zu folgen. Seine Gewandtheit war erstaunlich und belegte, dass er sich schon sehr lange in diesem Höhlensystem bewegte. Bald konnten sie den Felsspalt hinter sich nicht mehr sehen, und es ging weiter und weiter. Die Luft roch abgestanden, und mit jedem Schritt wurde es kälter. Von einer Sekunde zur anderen fror Claudia wie im tiefsten Winter. Aber das war nicht nur der Kälte geschuldet. Hier in den Götterhöhlen, das spürte sie, erwartete sie etwas Unheimliches, etwas Uraltes und Mächtiges. Und die Idee, diese Höhlen zu erkunden, kam ihr plötzlich sehr töricht vor. Töricht und gefährlich. Obwohl sie vielleicht kurz davor stand, endlich einen Blick hinter die Kulissen der ominösen Ereignisse zu werfen, die sie während der vergangenen Tage in Atem gehalten hatten, verschlechterte Claudias Stimmung sich mit jedem Schritt, der sie tiefer ins Innere des Berges führte. Die Kletterei herauf zum Plateau hatte ihr nicht gut getan. Ihr rechter Fuß schmerzte bei jedem Schritt. Bedrückender als der schmerzende Fuß war allerdings die düstere, kalte Atmosphäre, von der sie sich umfangen fühlte, wie von den Tentakeln eines Ungeheuers. Sie wurde den Eindruck nicht los, dass in diesen Höhlen tatsächlich etwas Lebendiges ihrer harrte. Ein uraltes Wesen, das seine gierigen Arme nach ihr ausstreckte. Nach einer Weile blieb Lorenzo stehen, drehte sich zu ihnen um und sagte, »Janus galt einst als der erste Gott, der Uralte, der immer schon da war, der Erschaffer von allem. So erschuf er andere mächtige Wesen, die ihm untergeordnet waren, und zeugte mit ihnen Kinder. Auf diese Weise hat er, durch sich und mit sich selbst, eine Dynastie der Macht hervorgebracht. Er und die Seinen herrschten über die Welt, und die schwachen Menschen beteten die Götter an, brachten ihnen jedes Opfer, das sie verlangten. Die Menschen lebten in Frieden, da ihre Götter sie beschützten und konnten sich vermehren. Nach und nach wurden sie so zahlreich, dass sie selbst trotz ihrer eigentlichen Schwäche Macht gewannen. Es gab Unzufriedene unter ihnen, denen die Opfer für Janus und die Seine zu groß waren und die nach anderen, genügsameren Göttern Ausschau hielten. Die Menschheit spaltete sich in die Anhänger des Janus und die der neuen Götter, und es kam zu einem grausamen Krieg, wie ihr hier an den Wänden sehen könnt.« Er ließ das Licht seiner Lampe über die Felswände gleiten und enthüllte Bilder, die Claudia und Paul bis dahin nicht bemerkt hatten. Paul richtete sein Licht ebenfalls auf die Wände, und Szenen voller Gewalt und Tod wurden sichtbar. Menschen hieben und stachen aufeinander ein, rissen sich gegenseitig die Gedärme aus dem Leib, vergewaltigten und töteten Frauen und Kinder. Es war ein einziges Gemetzel, wohin man auch sah. Und über allem thronten große, nur schemenhaft erkennbare Wesen, die dem unbeteiligt und mitleidslos zuschauten. »Sind das da oben die Götter?« fragte Claudia. »Ja.« »Haben sie denn nicht in den Krieg eingegriffen?« »Nein, unter ihnen gab es keinen Streit, es war der Krieg der Menschen.« »Dann kann es mit dem Schutz, den sie den Menschen gewährten, nicht weit her gewesen sein.« »Wart's ab«, sagte Lorenzo vieldeutig und ging weiter voran auf dem Weg, der durch einen engen Durchlass in die nächste Höhle führte. In Pauls Gesicht las Claudia die Frage, die auch sie umtrieb. Wie viele solcher Höhlen gab es noch, und welch schreckliche Dinge erwarteten sie dort? Einige Zeit später blieb Lorenzo erneut stehen und sah Claudia an. »Du hast nach den Göttern gefragt, danach, ob sie in den Krieg eingegriffen haben.« Das wollten sie nicht, denn sie wussten, dass ihre Macht größer und verheerender ist als die der Menschen. Aber die Menschen haben nicht erkannt, dass sie selbst die Leidtragenden waren. Sie sahen nur das Leid ihrer Feinde und den eigenen Sieg, der damit einherging. Um Janus von der Ernsthaftigkeit ihrer Absichten zu überzeugen, brachten sie ihm die größten nur denkbaren Opfer. Sie opferten ihm ihre Mütter, Schwestern, Frauen und Kinder, und manche opferten sogar sich selbst. Die Bilder in dieser Höhle waren nicht weniger grausam als die in der vorherigen. Immer wieder sah man den doppelköpfigen Gott, dem die Menschen ihre Liebsten darbrachten. Einige der als Opfer Auserwählten nahmen ihr Schicksal widerstandslos an. Andere weinten, schrien und flehten ihre Männer, Brüder, Väter und Söhne um Gnade an. Die Bilder waren so lebendig und eindringlich gemalt, dass Claudia meinte, die Schreie würden ihr Trommelfell zerreißen. Wer diese Bilder gesehen hatte, für den war jede Geisterbahn ein Witz. Woher weißt du das alles, Lorenzo? Gibt es schriftliche Aufzeichnungen zu diesen Bildern? Die schriftlichen Quellen über den Janus der alten Zeit und seinen Rückzug von den Menschen sind sehr spärlich und weit verstreut. Und das Wenige, was davon überliefert ist, ist nur bruchstückhaft erhalten. So lässt sich daraus auch nur fragmentarisches Wissen gewinnen. Aber wenn man hier ist, in den Götterhöhlen, nicht nur für kurze Zeit, sondern jahrelang, dann beginnen die Bilder zu sprechen und erzählen einem Dinge so eindringlich, wie Geschriebenes es niemals vermag. »Wo hast du die schriftlichen Quellen studiert, Lorenzo?« fragte Paul weiter. »Wo immer ich ihrer habhaft werden konnte, damals, als ich noch an der Universität war.« »Als was warst du da?« Lorenzo schien kurz zu überlegen. »Damals haben sie mich Professore genannt, aber seit ich hier in Pelicano bin, nennt mich niemand mehr so. Hier bin ich Lorenzo oder Mattia.« Er kicherte leise. »Ob Mattia wohl ein Wildschwein vor die Flinte gelaufen ist? Wir sollten weitergehen, sonst muss er mit dem Essen zu lange auf uns warten und wird böse.« Nachdem Lorenzo sich umgedreht hatte, um seinen Weg durch das Höhlensystem fortzusetzen, blickte Claudia zu Paul hinüber und deutete in Zeichensprache an, dass sie ihren Führer für nicht ganz richtig im Kopf hielt. Paul nickte, zuckte dann aber mit den Schultern und stiefelte Lorenzo hinterher. Wieder eine Höhle, wieder neue Bilder, und wieder war das, was sie erzählten, alles andere als eine erfreuliche Geschichte. Irgendetwas hatte Janus in Wut versetzt, und seine beiden Gesichter verwandelten sich in schreckenerregende Fratzen, aus denen Feuer und Rauch quollen. Wie Lava aus einem Vulkan ergoss das Feuer sich über die Menschen und ihr Vieh, über Höfe und Städte. Ganze Landstriche verschlang es. »Der Zorn des Janus, nachdem die Menschen von ihm abgefallen waren«, sagte Lorenzo seltsam leise, fast andächtig, »die Raserei des alten Gottes hat großes Unheil über die Menschen gebracht. Tausende und Abertausende fanden den Tod, und es war erst vorbei, als Janus sich von ihnen zurückzog. In späteren Zeiten gab es eine verklärte Erinnerung an ihn, und die Menschen verehrten erneut einen Gott namens Janus, der aber kaum etwas mit dem wahren Janus, dem Alten, dem Schöpfer zu tun hatte. Janus, der Gott des Werdens und Vergehens gewesen war, wurde zum Gott der Ein- und Ausgänge ernannt. Zum Hüter des Tores, das Krieg oder Frieden verkündete, wurde er, der einst selbst Krieg und Frieden für die Menschen gewesen war. Seinen Sohn Fontos machten sie zum Gott der Quellen, dabei ist Janus der Quell selbst.« Lorenzo sprach mit einer Inbrunst, als seien das alles nicht nur alte Legenden, sondern als sei vielmehr er ein Priester des Janus, dessen Aufgabe es sei, die Botschaft von der Herrlichkeit seines Gottes zu verkünden. »Du bringst das vor, als würdest du selbst daran glauben«, sagte Paul deshalb auch. »Die Anhänger vieler Religionen betrachten ihren Gott oder ihre Götter als Schöpfer, auch wir Christen.« »Christen?« Fassungslos starrte Lorenzo ihn an. »Du bezeichnest dich als Christ?« »Aber ja, du dich nicht?« »Hast du dir nicht zugehört, Paul? Haben die Bilder nicht zu dir gesprochen? Sie müssen doch zu dir gesprochen haben, zu euch beiden. Bist du nicht von der Allmacht des Janus überzeugt? Wie kann man sich nach all dem noch als Christ bezeichnen?« Claudia begann sich Sorgen zu machen. Dieser Lorenzo hatte nicht nur einen leichten Hau, sondern litt offenbar an einer schweren geistigen Störung, und sie fragte sich, ob er gefährlich werden konnte. »Diese Bilder sind sehr beeindruckend«, sagte sie vorsichtig. »Aber zu Paul und mir sprechen sie erst seit kurzem, zu dir dagegen schon seit langer Zeit. Du musst verstehen, dass wir erst alles in uns aufnehmen müssen.« Das schien ihn zu entspannen, und er lächelte schwach. »Das stimmt, das hätte ich bedenken sollen. Verzeiht, meine Freunde. Die Höhlen haben viel zu erzählen, viel zu viel für einen einzigen Vormittag. Wir wollen die Besichtigung später fortsetzen und jetzt hinunter ins Dorf gehen. Gewiss hat Mattia schon einen Topf mit was Leckerem auf dem Herd stehen.« »Eine gute Idee«, sagte Claudia. Endlich erreichten sie den Felsspalt, durch den frische Luft und Tageslicht hereinströmten. Beides erschien Claudia überaus verlockend, und sobald sie im Freien stand, atmete sie tief durch. Sie legte den Kopf in den Nacken und schloss die Augen, die sich an das Licht der Sonne erst gewöhnen mussten. Als sie die Augen wieder aufschlug, sah sie vom Rand des Plateaus her, wo der Bergpfad nach oben führte, mehrere Männer näher kommen. Sie trugen Schusswaffen in den Händen und hatten es sehr eilig. »Eine Falle, Paul!« Sie zeigte in die Richtung, aus der die Fremden kamen. »Wir stecken in der Falle!« Paul blickte zu den Männern hinüber, deren Zahl nicht abzuschätzen war, denn es tauchten immer neue auf dem Bergpfad auf. »Polizisten sind das nicht, oder?« Claudia schüttelte den Kopf. »Ich habe niemanden bestellt. Wir sollten von hier verschwinden, solange es noch möglich ist.« Paul nickte knapp und wandte sich an Lorenzo. »Gibt es einen anderen Weg vom Plateau nach unten?« »Für euch nicht«, gab Lorenzo zurück und richtete seine Jagdflinte auf sie. »Beide Läufe sind geladen, also bleibt besser, wo ihr seid.« Paul tat, als wollte er die Hände heben, aber aus der Bewegung heraus warf er seine Kurbellampe nach Lorenzo. Lorenzo tastete nach der Stelle, wo ihn die Lampe getroffen hatte, und Blut bedeckte seine Finger. Mit einem wütenden Aufschrei stürzte er sich auf Paul, der aber flink genug war, um ihm auszuweichen und ihm zugleich noch ein Bein zu stellen. Lorenzo stolperte und stürzte zu Boden. Claudia hatte inzwischen ihre Beretta gezogen und ließ die im geladenen Zustand mehr als ein Kilogramm wiegende Waffe auf seinen Hinterkopf krachen. Mit einem Stöhnen sank er in sich zusammen und blieb reglos liegen. Wenn er wieder aufwachte, würde er gehörige Kopfschmerzen haben, aber das war jetzt nicht ihr Problem. »Wohin?« fragte sie Paul, der neben ihr stand und sich hastig umsah. »Zurück in die Höhlen?« »Das halte ich für keine gute Idee. Es muss da zwar einen weiteren Ein- und Ausgang geben, sonst hätte Lorenzo uns vorhin nicht überraschen können, aber wir kennen ihn nicht und würden uns vielleicht hoffnungslos verirren. Lass uns lieber hier draußen nach einem Fluchtweg suchen.« Sie fanden keinen anderen ausgetretenen Weg, der vom Plateau hinuntergeführt hätte, aber es gab eine Stelle, an der die Steillage weniger ausgeprägt war und wo viele Büsche und Sträucher wuchsen, an denen sie sich auf dem Weg nach unten würden festhalten können. Es ging eher langsam voran, oft auch auf allen Vieren, und oben am Rand des Plateaus erschienen bereits ihre Verfolger. »Wenn die jetzt schießen, gibt es keine Hoffnung für uns«, keuchte Claudia erschrocken. Sie hatte die Beretta zurück ins Holster geschoben, und bis sie die Waffe erneut gezogen hätte, wäre sie längst tot gewesen. Auch Paul warf einen skeptischen Blick nach oben. »Stimmt, aber sie schießen nicht. Sieht ganz so aus, als wollten sie uns lebend haben.« Schon machten die ersten Verfolger sich ebenfalls an den Abstieg. »Sie werden hier nicht schneller vorankommen als wir«, fuhr Paul fort. »Das ist unsere Chance, Claudia. Weiter!« Nach zwei oder drei weiteren Minuten weitete sich das Gelände vor ihnen zu einem flachen Hang, auf dem zwischen vereinzelten Sträuchern eine Menge Geröll herumlag. Es sah ganz so aus, als hätten sie ihren Weg nach unten gefunden. »Bleibt stehen!« erscholl da eine Männerstimme. »Das hat doch alles keinen Sinn!« »Das kommt nicht von hinten«, flüsterte Claudia. »Ein paar von denen haben uns den Weg abgeschnitten. Wir brauchen eine Deckung, die beiden Felsblöcke davon.« Sie eilten zu zwei großen, langgestreckten Felsen, die fast im rechten Winkel aneinander stießen und dadurch eine gute Deckung nach beiden Seiten boten. Claudia war froh, als sie sich hinter den Felsen niederlassen und ihren Fuß schonen konnte. Obwohl Paul sie gestützt hatte, war das Gehen zum Schluss höllisch schmerzhaft gewesen. Sie brachte die Beretta in Anschlag und beobachtete das Gelände. Als auch Paul den Kopf heben wollte, zischte sie, »Bleib lieber unten, du bringst dich nur in Gefahr und ohne Waffe kannst du ohnehin nichts ausrichten.« Die Männer, die sie seit ihrem Abstieg verfolgt hatten, ließen noch auf sich warten. Aber die anderen, die sie eben angesprochen hatten, bogen gerade um eine Felsgruppe. Claudia zählte ungefähr ein halbes Dutzend. Sie gab einen Warnschuss ab und dicht neben einem der Männer riss die Kugel Splitter aus dem Gestein. Ein paar der Männer ließen sich flach auf den Boden fallen, andere sprangen hinter die Felsen in Deckung. Aber noch schoss keiner von ihnen zurück. Im Gegenteil, einer trat ganz offen und langsamen Schrittes, die Hände wie zur Aufgabe erhoben, auf die Felsen zu, die Claudia und Paul Schutz boten. Ein athletischer Mann, etwas mehr als mittelgroß, mit hellem Haar und einem etwas dunkleren Vollbart. Eine Sonnenbrille schirmte seine Augen ab. Er trug ein Jeanshemd und darüber eine Outdoor-Weste, und Claudias Augen suchten ihn vergebens nach Waffen ab, was nicht hieß, dass er tatsächlich unbewaffnet war. Vielleicht trug er eine Waffe unter der Kleidung versteckt. »Stehen bleiben, das ist nahe genug«, rief Claudia. Der Mann hielt nur kurz inne, dann kam er weiter auf sie zu. Er lächelte sogar, als er sagte, »Wir sollten nicht aufeinander schießen, sondern miteinander reden, Claudia. Bleib stehen!« Er ignorierte ihren Befehl und sagte, »Ich habe gar keine Waffe!« Schritt für Schritt, ohne Hast, ohne das leiseste Anzeichen von Nervosität, kam er näher, war jetzt nur noch etwa 10 Meter entfernt. Paul hatte seinen Kopf aus der Deckung gereckt, um zu sehen, was da los war. Jetzt blickte er Claudia an und fragte, »Das kann ein Trick sein, warum schießt du nicht?« »Ich kann nicht«, sagte Claudia leise. »Ich kann nicht auf meinen Bruder schießen.« »Dein Bruder?« fragte Paul fassungslos und starrte den Mann an. »Das ist Dario?« »Er ist es«, sagte Claudia, die sich vorkam wie in einem Traum. »Ich erkenne ihn trotz Sonnenbrille und Bart, auch nach 16 Jahren.« Die Gefühle, die Claudia in diesen Sekunden bestürmten, hätten für ein ganzes Leben gereicht, und sie hätte sie nicht auf einen Nenner bringen können. Überraschung, Freude, Schock, Verwirrung, Zweifel, Panik. Das alles und noch viel mehr beherrschte sie in diesem Augenblick und hinderte sie daran, auch nur einen klaren Gedanken zu fassen. Vor ihr stand ein erwachsener Mann und zugleich der junge Dario, an den sie sich die ganze Zeit über erinnert hatte, und auch der kleine Junge, der er einst gewesen war. Aber wie war Dario von heute? Wo kam er her? Was tat er hier? Diese Fragen schwirrten ihr durch den Kopf und verlangten nach Antworten, und doch, sie war sich nicht sicher, ob sie die Antworten wirklich hören wollte, ob sie ihr gefallen würden. »Du musst mir vertrauen, Claudia. Endlich sind wir wieder vereint, nach so vielen Jahren, so wie es sein muss. Das ist alles, was zählt. Hab Vertrauen, Claudia.« Die Stimme war in ihrem Kopf, ganz ähnlich der, die sie nach dem missglückten Attentat auf den Papst vernommen hatte. Sie hätte nicht einmal sagen können, ob es wirklich ausformulierte Worte waren oder nur ein Gefühl. Ein gutes Gefühl, verbunden mit einer merkwürdigen Wärme, die sich in ihrem ganzen Körper ausbreitete. Sie entspannte sich, und alle Fragen, alle Zweifel, alle Sorgen fielen von ihr ab. Inzwischen stand Dario unmittelbar vor ihr. Sie brauchte nur die Hand auszustrecken, um ihn zu berühren. Wie oft hatte sie sich das gewünscht, hatte sie davon geträumt. »Ich bin bei dir, Claudia. Nichts kann uns je wieder trennen. Komm zu mir, Claudia.« Vorsichtig streckte sie die linke Hand aus, und ihre Fingerspitzen berührten seine Wange. Er war Wirklichkeit, kein Traum. Ein Mensch, Fleisch und Blut. Tränen rannen ihr übers Gesicht, während das Gefühl von Wärme und Geborgenheit sie überwältigte. »Gib mir das, du brauchst es nicht mehr«, sagte Dario und streckte eine Hand nach der Beretta aus, die Claudia noch in der rechten hielt. Bereitwillig gab sie ihm die Waffe. Warum auch nicht? In ihr war etwas, das ihr sagte, sie müsse sich nie wieder Sorgen machen, müsse nie mehr eine Waffe benutzen. Von nun an würde Dario bei ihr sein und sie beschützen. Er gab die Beretta einem seiner Begleiter, die inzwischen ebenfalls zu den beiden Felsen getreten waren, und schloss Claudia in die Arme. Sie weinte noch immer, während sie ihren Bruder umschlang und an sich drückte. Nach so vielen Jahren war sie zu Hause, bei ihrer Familie, bei Dario. Endlich. Machtlos sah Paul zu, wie Darios Begleiter die beiden Felsen, hinter denen Claudia und er Deckung gesucht hatten, umringten. Verstärkung erhielten sie von den Männern, die Paul und Claudia schon die ganze Zeit über verfolgt hatten. An die 20 waren es schließlich, bewaffnet und, wie Paul in ihren mitleidslosen Gesichtern las, zu allem entschlossen. Er achtete auf ihre Hände, sie alle trugen den Janusring. Auch Dario. Claudia schien von dem unerwarteten Wiedersehen mehr als überwältigt zu sein. Es war, als stünde sie ganz und gar unter einem Bann und habe keinen eigenen Willen mehr. Er musste an jene Augenblicke denken, wenn eins der Waisenkinder am Mondsee zutrauend zu ihm fasste und seine Hand ergriff, wie, um sie nie mehr loszulassen. Auch für ihn selbst waren das immer Glücksmomente gewesen, und er sehnte sich danach, sie wieder zu erleben. Hier bei Claudia und Dario sah es allerdings anders aus, nicht wie eine Entscheidung aus freien Stücken. Claudia kam ihm vor wie eine Marionette, die an unsichtbaren Fäden hing. Er hatte kurz daran gedacht, Claudia die Waffe zu entreißen, den Gedanken aber schnell wieder verworfen. Angesichts so vieler Feinde war ihre Lage aussichtslos. Hätten ihre Verfolger das Feuer auf sie eröffnet, hätte das für alle tödlich enden können, auch für Claudia und ihr gemeinsames Kind. Auch gegen die Möglichkeit, allein die Flucht zu wagen, entschied er sich. Er wollte und konnte Claudia nicht im Stich lassen. Diese Entscheidungen hatte er innerhalb weniger Sekunden gefällt, und nun konnte er nichts mehr tun. Er starrte in die Mündungen so vieler Pistolen und Revolver, dass er gar nicht erst anfing, sie zu zählen. Der Bewaffnete, der direkt vor Paul stand und seine schwarz glänzende Automatik lässig, aber nicht unaufmerksam auf Pauls Kopf gerichtet hielt, wandte sich an Dario. »Was machen wir mit dem hier? Umnieten?« Hatte Claudia das gehört, oder war es Zufall, dass sie sich in diesem Augenblick umdrehte und Paul ansah? Irritiert wanderte ihr Blick weiter zu den Männern, die ihn bedrohten. Sie wischte sich mit dem Ärmel die Tränen aus dem Gesicht und sah ihren Bruder an. »Was soll das, Dario? Wollt ihr Paul etwas antun?« Dario lächelte und strich ihr sanft übers Haar. »Natürlich nicht. Es ist nur zur Sicherheit. Wir werden ihm die Hände fesseln müssen, damit er uns nicht in die Quere kommt. Das verstehst du doch.« »Ja«, antwortete sie zögernd. Zwei Männer packten Paul unsanft und hielten ihn fest. Ein weiterer riss seine Arme nach hinten und band sie mit einem Strick zusammen. Paul fing einen mitleidigen Blick von Claudia auf, aber was nützte das? Sie stand offensichtlich vollkommen unter Darios Einfluss. Letztlich war das ohne Belang, denn Dario und seine Begleiter hatten sie beide in ihrer Gewalt. »Seht nach, ob er eine Waffe oder ein Handy bei sich hat«, befahl Dario. Einer der Männer tastete Paul sorgfältig ab. »Nein, nichts!« »Gut.« Dario legte einen Arm um Claudia. »Gehen wir ins Dorf. Das war ein anstrengender Vormittag und mir knurrt der Magen.« Als Claudia nach ein paar Schritten aufstöhnte, sah Dario sich ihren Fuß an. »Das sieht nicht gut aus«, befand er und winkte zwei Männer herbei, die Claudia auf dem weiteren Weg stützen sollten. »Im Dorf wird Dottore Carducci sich das ansehen.« »Sie haben sogar einen Arzt dabei?«, fragte Paul erstaunt. Dario sah ihn kurz an und lächelte dann. »Wir sind gut organisiert.« »Daran habe ich keinen Zweifel.« Vor einem Zelt saß Lorenzo unter einer zum Schutz gegen die Sonne aufgespannten Plane und ließ seine Kopfwunden behandeln. Der kleine kahlköpfige Mann, der ihm gerade ein Pflaster auf den Hinterkopf klebte, musste Dr. Carducci sein. »Hier kommt eine weitere Patientin, Dottore«, rief Dario. »Ein verstauchter Fuß.« Claudia wurde unter den Sonnenschutz geführt und setzte sich vorsichtig auf einen Klappstuhl. »Einen netten Campingplatz haben Sie hier«, sagte Paul an Dario gewandt. »Aber ich nehme an, Sie sind nicht hier, um sich zu erholen.« »Sie sind ein kluger Mann, Paul. Schade nur, dass Sie auf der falschen Seite stehen. Aber vielleicht besteht noch Hoffnung, dass Sie zu uns überwechseln.« »Auf Ihre Seite, Dario? Welche ist das? Die des Gottes Janus? Die der Söhne des Alten?« Eine Stimme, die er seit 2 Monaten nicht mehr gehört hatte und doch sofort erkannte, sagte plötzlich hinter ihm, »Dario hat recht, Sie sind wirklich ein kluger Mann.« »Martin!« stieß Paul hervor und wirbelte herum. »Ich wusste es!« Vor ihm stand in einem schlichten schwarzen Anzug Juan Felipe Martin, bis vor 2 Monaten Mitglied der Gesellschaft Jesu und als Admonitor des Generaloberen Gavalda zugleich dessen Gewissen und wichtigster Ratgeber. Aber der Spanier hatte sich als Verräter entpuppt, als Anführer der Söhne des Alten, bei denen er den Titel Domitor führte, was auf Latein so viel heißt wie Bezwinger oder Überwinder. Mit einem Mal stand Paul wieder der Kampf um das wahre Grab Petri vor Augen, ein wildes Gefecht in den Katakomben unterhalb des Vatikans. Martin war in dem Getümmel untergetaucht und seitdem hatte Paul darauf gewartet, ihm wieder gegenüberzustehen. Martin verzog seine dünnen Lippen zu der Parodie eines Lächelns. »Sie wussten es also, Paul? Was genau wussten Sie?« »Dass die Söhne des Alten hinter all dem stecken.« Er blickte auf Martins linke Hand, wo der alte Mann einen Janusring trug. »Auch wenn Sie sich vor 2 Monaten nicht mit diesen lächerlichen Ringen geschmückt haben, was soll das sein, ein Ablenkungsmanöver, damit alle glauben, eine andere Gruppe sei für ihre Verbrechen verantwortlich?« »Ganz im Gegenteil. Diese Ringe sind Teil unserer, wie sagt man heutzutage, Corporate Identity. Dieser Ring ist ein Teil des Konzepts, das Dario entwickelt hat. Auch die großen Führer vergangener Jahrhunderte haben gewusst, dass eine Truppe dann am besten kämpft, wenn sie stolz auf sich sein kann. Dazu muss eine Identität geschaffen werden. Früher dienten dazu Uniformen, Banner, Orden und Abzeichen. Bei uns ist es der Ring.« »Tja, was große Führer so tun«, sagte Paul verächtlich. »Dann sind diese Männer hier so etwas wie ihre Waffen-SS und der Januskopf auf dem Ring ist der Ersatz für die doppelte Siegrune.« Martin blieb vollkommen ruhig. »Spotten Sie nur, ich kann verstehen, dass Sie Ihre Enttäuschung Luft machen müssen. Wahrscheinlich haben Sie längst eingesehen, dass wir diesmal den Sieg davontragen werden. Nichts kann uns mehr von der Erfüllung unserer Pläne abhalten.« »Ihrer Pläne? Meinen Sie die wahnsinnige Idee, Ihren vermeintlichen Gott Janus wieder auf den Thron zu setzen? Was sonst?« »Ich habe die Bilder in den Höhlen gesehen. Ich weiß, dass Ihr Janus ein grausamer Dämon ist, der sich am Leid der Menschen ergötzt, ihnen furchtbare Opfer abverlangt und ruhig mit ansieht, wie die Menschen, die ihn anbeten, sterben. Dasselbe kann man auch von Ihrem Gott sagen, vom Gott der Christen. Man muss hinter die Dinge blicken, Paul, um das Eigentliche zu sehen. Ihnen fehlt die wahre Erkenntnis. Sie waren in den Höhlen, ja, aber Sie haben längst nicht alles gesehen.« Die Söhne des Alten waren tatsächlich organisiert wie eine kleine Armee. Sie hatten einen Arzt in ihrem Lager und dank seiner Kunst konnte Claudia wieder einigermaßen gehen, wenn sie dabei auch deutlich humpelte. Aus einer Gulaschkanone wurde ein Topf verteilt und anders, als Lorenzo gedroht hatte, sollte auch Paul etwas abbekommen. Dario selbst brachte ihm einen Plastikteller mit Essen. »Versprechen Sie nicht zu fliehen, wenn wir Ihnen die Fesseln abnehmen?« »Wenn ich das nicht verspreche, bekomme ich vermutlich nichts zu essen.« »Erraten.« »Dann verspreche ich es allerdings nur für die Zeit des Essens.« »Das bedeutet, dass wir Ihnen danach die Hände wieder binden werden.« Paul zuckte die Achseln. Dario nickte. »Okay, ich schätze Ihre Ehrlichkeit.« Er winkte einen seiner Männer herbei und befahl ihm, Paul von den Fesseln zu befreien. Paul massierte einen Augenblick lang seine schmerzenden Handgelenke, bevor er Dario den Teller abnahm. »Kommen Sie mit, hier draußen ist es nicht so richtig gemütlich.« Paul folgte ihm in eins der leerstehenden Häuser, wo schon Claudia, Dr. Carducci, Martin und ein weiterer Mann, ein Kerl von der Statur eines Bären, den sie Stefano nannten, am Tisch saßen. Als er sich setzte, suchte Paul den Blickkontakt mit Claudia, aber er konnte nicht erkennen, was in ihr vorging. Der Eindruck, dass das Wiedersehen mit ihrem Zwillingsbruder bei ihr eine Art Gehirnwäsche ausgelöst hatte, verfestigte sich. Sie schien nicht mehr dieselbe zu sein wie noch eine Stunde zuvor. Dario setzte sich neben Claudia und streichelte ihre Hand, und sie lächelte ihn dankbar an. »Ihr werdet euch viel zu erzählen haben«, sagte Paul, »nach 16 Jahren.« »Das ist wahr«, erwiderte Dario. »Wahrscheinlich haben Sie mehr zu erzählen als Claudia. Ich nehme an, Sie sind über Claudia recht gut informiert. Dagegen haben Sie, seit Sie damals im Vatikan untergetaucht sind, nichts mehr von sich hören lassen, haben noch nicht einmal eine Weihnachtskarte geschickt.« Claudias fragender Blick pendelte zwischen Paul und Dario. »Untergetaucht?« »Ich glaube nicht, dass dein Bruder damals unfreiwillig so spurlos verschwunden ist. Nein, ich denke, das Ganze war ein überaus geschickt inszenierter Schwindel.« »Wieso Schwindel?« rief Dario. »Verschwunden im Vatikan. Das ist doch eine Schlagzeile, allerdings keine, die man im Vatikan gern liest. Deshalb wurde dort alles versucht, um die Wogen zu glätten und die Sache möglichst unter den Teppich zu kehren. Das aber war genau das, was Sie und Ihre Mitverschwörer beabsichtigt hatten. Es waren gewiss hochrangige Leute aus dem Vatikan in die Sache verstrickt, so wie die Söhne des Alten auch die Gesellschaft Jesu unterwandert hatten und bis in ihre höchsten Kreise vorgedrungen waren.« Bei diesen Worten warf Paul einen Seitenblick auf Juan Felipe Martin, der interessiert zuhörte. Aber der Heilige Stuhl war nicht beteiligt. Er war das Opfer, nicht der Täter, denn ihr geschickter Plan hat ihn zum Hauptverdächtigen und Prügelknaben für all jene gemacht, die nach dem verschwundenen Dario suchten. Besonders für Claudia. »Ist das wahr, Dario?« fragte Claudia. »So ähnlich hat es sich abgespielt, ja. Es tut mir leid, wenn du dir meinetwegen Sorgen gemacht hast, aber wir hatten keine Wahl. Es gab Anzeichen dafür, dass sie im Vatikan im Begriff waren, mein wahres Selbst und meine Bestimmung zu entdecken.« »Dafür war es aber noch viel zu früh«, erklärte Martin. »Dario war noch nicht bereit für die große Aufgabe. Deshalb haben wir beschlossen, ihn untertauchen zu lassen. So hatte er die nötige Ruhe, um sein Wissen zu erweitern und seine Fähigkeiten auszubilden.« Claudia sah erst Martin an, dann ihren Bruder. »Was für Fähigkeiten?« Jetzt ergriff Paul wieder das Wort. »Martin spricht von der Fähigkeit, andere Menschen geistig zu beeinflussen, nehme ich an. So wie Dario es erst mit Pignato und dann mit Tarabella gemacht hat. Es ist dasselbe Prinzip wie bei seinem Verschwinden. Man macht andere für die eigenen Taten verantwortlich, lässt Unschuldige als Täter dastehen, um von sich selbst abzulenken. Habe ich das im Großen und Ganzen richtig dargestellt?« »Im Großen und Ganzen schon«, sagte Martin. »Aber warum, Dario?« fragte Claudia. »Warum hast du Pignato und Calvi getötet? Und warum wolltest du den Papst ermorden?« »Ach, Pignato und Calvi mit ihrer dummen Janus-Ausstellung«, seufzte Dario. »Sie kamen ein wenig zu früh mit der Geschichte, und wir mussten damit rechnen, dass unsere Pläne vorzeitig ans Licht kommen. Pignato hatte einfach zu viel herumgeschnüffelt, seine Nase zu tief hineingesteckt. Sogar hier in Pelicano ist er gewesen und hat sich von Lorenzo die Höhlen zeigen lassen. Da wir nicht wussten, inwieweit er diese Calvi eingeweiht hatte, war ihr gemeinsamer Auftritt im Forum Romanum eine gute Gelegenheit, beide zum Schweigen zu bringen.« »Dann haben Sie Signora Vigezzi entführen lassen, um aus ihr herauszubekommen«, herauszuprügeln wäre wohl der passendere Ausdruck, »inwieweit Ihr Mann Sie oder Dritte eingeweiht hatte.« »Ja«, bestätigte Dario. »Und der Papst?« fragte Claudia. Was weiß er, dass dir und deinen Freunden schaden kann? Der Anschlag auf den Papst hatte andere Motive. Er sollte unsere Macht demonstrieren. Wenn es Janus gelingt, Gottes Stellvertreter auf Erden zu töten, dann ist die Zeit reif für die Rückkehr des verbannten Gottes, des Alten, die Rückkehr von Janus. Wir wollten diese Zeichen setzen, weil wir intern, nun ja, ein paar Schwierigkeiten hatten. Dann habe ich euch mit meinem Eingreifen einen Strich durch die Rechnung gemacht? Schon, Claudia, aber es ist nicht weiter schlimm. Du hast gezeigt, dass du aus dem richtigen Holz geschnitzt bist. Wer sonst außer meiner Schwester hätte mich aufhalten können? Hätte ich das nicht einkalkuliert, hätte ich dir nicht die E-Mails zukommen lassen. Warum dieses Katz-und-Maus-Spiel, Dario? So lange höre ich nichts von dir. Lässt du mich glauben, du seist möglicherweise tot, und dann meldest du dich auf diese Weise. Es war ein Test, sagte Martin. Wir wollten sehen, wie sie sich in besonderen Situationen verhalten. Dario war immer, über all die Jahre, der Meinung, sie verfügten über dieselben Fähigkeiten wie er. Wir wollten sie langsam an alles heranführen und ihnen zeigen, wozu Menschen mit ihren besonderen Fähigkeiten in der Lage sind. Sie haben mich also über Jahre hinweg beobachtet? Gewiss, sagte der Spanier. Seit frühester Kindheit, sie und Dario. Wir hatten den Eindruck, dass Dario der Stärkere von ihnen beiden ist, was die geistigen Fähigkeiten betrifft, und zugleich schien er empfänglicher zu sein, was die Wahrheit angeht. Deshalb haben wir schon in seiner Kindheit einen gewissen Einfluss auf ihn ausgeübt. Ich muss zugeben, dass wir einfach auch bessere Möglichkeiten hatten bei ihm, weil ein Großteil der Mönche von San Benedetto mit unserer Sache sympathisiert. Bei den Schwestern von Santa Apollonia ist das leider nicht der Fall. Auch ein Grund, weshalb wir uns entschieden haben, Dario den Vorrang zu geben. Schon, dass er nach San Benedetto kam, ist unserer Einflussnahme zu verdanken. Claudia sah traurig aus, als sie jetzt ihren Bruder anblickte. Stimmt das, Dario? Hast du mir seit unserer Kindheit etwas vorgemacht? An unseren gemeinsamen Tagen, jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben? Es musste sein, Claudia, was sollte ich tun? Die Söhne des Alten haben mir nicht erlaubt, dich einzuweihen. So oft habe ich versucht, sie umzustimmen, aber es hieß immer, du seist noch nicht bereit. Und jetzt plötzlich taucht ihr auf, sagte sie vorwurfsvoll. Warum? Um mich auf eure Seite zu ziehen? Ja, sagte Dario. Warum haben eure Leute versucht, mich zu ermorden? Ich habe ja schon angedeutet, dass die Dinge ein wenig aus dem Ruder gelaufen sind. Nicht alle waren meiner Meinung, und einige hielten es nach wie vor für falsch, dass ich den Kontakt zu dir gesucht habe. Sie hielten dich nicht für vertrauenswürdig und meinten, du könntest unsere Sache verraten. Deshalb haben sie nach dem Vorfall im Forum Romanum versucht, dich zu entführen. Und was war in San Vito? Da hätten sie mich fast umgebracht. Eine Verkettung unglücklicher Umstände, Claudia. Niemand durfte dir etwas tun, das war meine strikte Anweisung. Ich bedauere nicht, dass die beiden, die dir nach San Vito gefolgt sind, sterben mussten. Sie hatten es nicht anders verdient, wenn ich bedenke, in welche Gefahr sie dich gebracht haben. Du bist viel zu wertvoll. Für Paul hörte Dario sich nicht an wie ein Bruder, der über die Liebe zu seiner Schwester spricht. Er klang eher nach einem Juwelier, der ein Schmuckstück beurteilt, oder einem Anlageberater, der einen Aktienfonds vorstellt. Inwiefern wertvoll? Fragte er deshalb auch. Warum ist Claudia gerade jetzt so wertvoll für euch? Ein erschreckender Gedanke hatte sich seiner bemächtigt, und er hoffte inständig, dass er sich irrte. »Sie stellen kluge Fragen, Paul«, sagte Martin. »Die Antwort auf die eben gestellte finden Sie oben in den Höhlen des Janus.«